Es scheint, was auf der Welt geschieht, bedrängt in dieser Zeit die Menschen mehr als je zuvor in der Vergangenheit. Wer weiß, was uns die Zukunft bringt, die niemand von uns kennt. Lasst, Freunde, uns an diesem Tag vergessen, was uns trennt. Manch einer kämpft sein Leben lang, gewinnt dabei nicht viel. Ein anderer hat Glück, kommt schnell und mühelos ans Ziel. Wer weiß, was uns die Zukunft bringt, die niemand von uns kennt. Lasst, Freunde, uns an diesem Tag vergessen, was uns trennt. Und morgen wird ein jeder von uns seine Wege gehen, verfolgt dabei sein eigenes Ziel, bis wir uns wiedersehen. Wer weiß, was uns die Zukunft bringt, die niemand von uns kennt. Lasst, Freunde, uns an diesem Tag vergessen, was uns trennt. Wer weiß, was uns die Zukunft bringt, die niemand von uns kennt. Lasst, Freunde, uns an diesem Tag vergessen, was uns trennt.